Nun gibt's keine Wahl, Angst darf nicht mehr sein. Ich muss ins Wagnis rein, nicht mehr zögernd sein. Nun steht's für mich fest, diese goldene Chance, die nur für mich besteht, weil alles auf dem Spiel steht und vergeht. Ich muss es tun, ein Zeichen setz ich nun. Dies ist die Stunde, das ist der Tag, an dem ich nicht länger Angst und Zweifel in mir trag. Jedes Bestreben in meinem Leben wird nun Realität und später wird zu spät. Dies ist die Stunde, genau bedacht, wo der Moment des Augenblicks in mir erwacht. Lass mir die Stunde, gib mir die Chance. Vergangenes ist vorbei, jetzt setz ich Kräfte frei. Dies ist die Stunde, was ich getan. All meine Träume, geistigen Räume leben dann. Das ist der Tag, sieh den glitzernden Schein. Wofür ich lebte, wird jetzt mein. In all den Jahren, die Einsamkeit war mein. Jetzt wird es Zeit für mich, beweise euch, ich schaffe es allein. Dies ist die Stunde, mein letzter Test. Schicksal bestimmt, dass niemand mir nimmt, was lässt. Schau nie herab, wird niemals fallen. Dies ist die Stunde, die schönste Stunde hier von allen. Dies ist die Stunde, das ist mein Lohn. Jetzt oder nimmer hab ich für immer Gottes Thron. Denk ich zurück, Stunde, das war die Stunde, die schönste Stunde, sie.